Heinrich Mann, der Untertan. Ein Jahrhundertroman in 19 Folgen. Gelesen von Hans Korte. Ein Podcast von Bayern 2. Da sind Sie ja. Der junge Buck schüttelte Dietrich die Hand. Das freut mich. Mich auch, erwiderte Dietrich, trotz der Enttäuschung mit Guste. Und er machte seinen Schwager mit seinem Schulfreund bekannt. Buck stattete seine Glückwünsche ab, dann trat er mit Dietrich hinter die beiden anderen. Sie wollten gewiss zu Ihrer Braut, bemerkte Dietrich. Sie ist zu Hause, wir haben sie hinbegleitet. So, machte Buck und zuckte die Achseln. Nun, ich finde sie immer noch, sagte er phlegmatisch. Vorläufig bin ich froh, dass ich Ihnen mal wieder begegnet bin. Unser Gespräch in Berlin, unser einziges, nicht wahr? Es war so anregend. Auch Dietrich fand dies jetzt, obwohl es ihn damals nur geärgert hatte. Er war ganz belebt durch das Wiedersehen. Tja, meinen Gegenbesuch bin ich Ihnen schuldig geblieben. Sie wissen wohl, wie viel einem in Berlin immer dazwischen kommt. Hier freilich hat man Zeit. Öde, wie? Zu denken, dass man hier sein Leben verbringen soll. Und Dietrich zeigte die kahle Häuserreihe hinauf. Wolfgang Buck schnupperte mit seiner weich gebogenen Nase in die Luft. Auf seinen fleischigen Lippen schien er sie zu kosten. Und er machte tiefsinnige Augen. Ein Leben in Netzig, sagte er ganz langsam. Naja, es kommt darauf hinaus. Unser einer ist nicht in der Lage, bloß für seine Sensationen zu leben. Übrigens gibt es auch hier welche. Er lächelte verdächtig. Der Wachtposten hat bis sehr hoch hinauf Sensation gemacht. Ach so, Dietrich streckte den Bauch vor. Sie wollen schon wieder nörgeln. Ich stelle fest, dass ich in der Sache durchaus auf Seiten seiner Majestät stehe. Buck winkte ab. Lassen Sie nur, ich kenne ihn. Ich noch besser, behauptete Dietrich. Wer ihm, wie ich, ganz allein und Aug in Auge gegenübergestanden hat, im Tiergarten vorigen Februar, nach dem großen Krawall, und dies Auge blitzen gesehen hat, dies Fritzenauge, sage ich Ihnen, der vertraut auf unsere Zukunft. Auf unsere Zukunft, weil ein Auge geblitzt hat. Bucks Mund und Wangen sanken schwer melancholisch herab. Dietrich stieß Luft durch die Nase. Ich weiß schon. Sie glauben in unserer Zeit an keine Persönlichkeit. Sonst wären Sie ja Lassalle oder Bismarck geworden. Schließlich könnte ich es mir leisten. Gewiss, gerade so gut wie er. Wenn auch weniger begünstigt von den äußeren Umständen. Sein Ton ward lebhafter und überzeugter. Worauf es für jeden persönlich ankommt, ist nicht, dass wir in der Welt wirklich viel verändern, sondern dass wir uns ein Lebensgefühl schaffen, als täten wir es. Dazu ist nur Talent nötig, und das hat er. Dietrich war beunruhigt, er sah sich um. Wir sind hier zwar unter uns, die Herrschaften dort vor uns haben Wichtigeres zu besprechen, aber ich weiß doch nicht, dass Sie immer glauben, ich habe was gegen ihn. Er ist mir wahrhaftig nicht unsympathischer, als ich mir selbst bin. Ich hätte an seiner Stelle den gefreiten Lück und unsere Netziger Wachtposten genauso ernst genommen. Wäre das noch eine Macht, die nicht bedroht wäre? Erst wenn es einen Umsturz gibt, fühlt man sich. Was würde aus ihm, wenn er sich sagen müsste, dass die Sozialdemokratie gar nicht ihn meint, sondern höchstens eine etwas praktischere Verteilung dessen, was verdient wird? Oho, machte Dietrich. Nicht wahr? Das würde sie empören. Und ihn auch. Neben den Ereignissen hergehen, die Entwicklung nicht beherrschen, sondern in ihr mit einbegriffen sein. Ist das zu ertragen? Im Innern unbeschränkt und dabei außerstande auch nur Hass zu erregen, anders als durch Worte und Gesten. Denn woran halten sich die Nörgler? Was ist ernstliches Geschehen? Auch der Verlück ist nur wieder eine Geste. Sinkt die Hand, ist alles wie zuvor. Aber Darsteller und Publikum haben eine Sensation gehabt. Und nur darauf, mein lieber Hässling, kommt es uns allen heute an. Er selbst, den wir meinen, wäre am erstauntesten, glauben Sie es mir, wenn der Krieg, den er immerfort an die Wand malt, oder die Revolution, die er sich 100-mal vorgespielt hat, einmal wirklich ausbräche. Darauf werden Sie nicht lange zu warten brauchen, rief Dietrich, und dann sollen Sie sehen, dass alle Nationalgesinnten treu und fest zu ihrem Kaiser stehen. Gewiss, Buck zuckte immer häufiger die Achsel. Das ist die übliche Wendung, wie er selbst sie vorgeschrieben hat. Worte lasst ihr euch von ihm vorschreiben. Und die Gesinnung war nie so gut geregelt, wie sie es jetzt wird. Aber Taten? Unsere Zeit, bester Zeitgenosse, ist nicht tatbereit. Um seine Erlebensfähigkeit zu üben, müsste man vor allem leben. Und die Tat ist so lebensgefährlich. Diederich richtete sich auf. Wollen Sie den Vorwurf der Feigheit vielleicht in Verbindung bringen mit »Ich habe kein moralisches Urteil ausgesprochen. Ich habe eine Tatsache der inneren Zeitgeschichte erwähnt, die uns alle angeht. Übrigens sind wir zu entschuldigen. Für den auf der Bühne Agierenden ist alle Aktion erledigt, denn er hat sie durchgeführt. Was will die Wirklichkeit noch von ihm? Sie wissen wohl nicht, wen die Geschichte als den repräsentativen Typus dieser Zeit nennen wird. Den Kaiser, sagte Diederich. Nein, sagte Buck, den Schauspieler. Da schlug Diederich ein Gelächter an, das dort vorn das Brautpaar auseinanderfuhr und sich umwandte. Aber man war auf dem Theaterplatz. Es wehte eisig hinüber. Sie gingen weiter. Na ja, brachte Diederich hervor, ich hätte mir gleich sagen können, wie Sie auf das verrückte Zeug gekommen sind. Sie haben doch mit dem Theater zu tun. Er klopfte Buck auf die Schulter. Sind Sie am Ende schon selbst dabei? Buck bekam unruhige Augen. Der Hand, die ihn klopfte, entzog er sich mit einer Wendung, die Diederich unkameradschaftlich fand. Ich? Ach nein, sagte Buck. Und nachdem beide bis zur Gerichtsstraße unzufrieden geschwiegen hatten, ach so, Sie wissen doch nicht, warum ich in Netzig bin. Ja, wahrscheinlich Ihrer Braut wegen. Das wohl auch. Vor allem aber habe ich die Verteidigung meines Schwagers Lauer übernommen. Sie sind im Prozess Lauer. Es nahm Diederich den Atem. Er blieb stehen. Nun ja, sagte Buck und zuckte die Achseln. Wundert Sie das? Seit kurzem bin ich beim Landgericht Netzig als Rechtsanwalt zugelassen. Hat mein Vater Ihnen nicht davon gesprochen? Ich sehe Ihren Herrn Vater selten. Ich gehe nur wenig aus. Meine Berufspflichten, diese Verlobung. Diederich verlor sich in Gestammel. Dann müssen Sie ja schon oft. Wohnen Sie vielleicht schon ganz hier? Nur vorläufig, glaube ich. Diederich raffte sich zusammen. Ich muss sagen, ich habe Sie schon öfter nicht ganz verstanden, aber so wenig doch noch nie wie jetzt, wo Sie mit mir durch Halbnetzig gehen. Buck blinzelte ihn an. Obwohl ich in der Verhandlung morgen Verteidiger bin und Sie der Hauptbelastungszeuge? Das ist doch nur Zufall. Die Rollen könnten auch umgekehrt verteilt sein. Bitte sehr, Diederich entrüstete sich. Jeder steht auf seinem Platz. Wenn Sie vor Ihrem Beruf keine Achtung haben. Achtung? Was heißt das? Ich freue mich auf die Verteidigung, das leugne ich nicht. Ich werde loslegen, man soll etwas erleben. Ihnen, Herr Doktor, werde ich unangenehme Dinge zu sagen haben. Sie werden mir hoffentlich nichts übel nehmen, es gehört zu meiner Wirkung. Diederich bekam Furcht. Erlauben Sie, Herr Rechtsanwalt, kennen Sie denn meine Aussage? Sie ist für Lauer durchaus nicht ungünstig. Das lassen Sie meine Sorge sein. Bucks Miene ward beängstigend ironisch. Und damit war man in der Meisestraße. Der Prozess, dachte Diederich schnaufend. In den Aufregungen der letzten Tage hatte er ihn vergessen. Jetzt war es, als sollte man sich von heute auf morgen beide Beine abschneiden lassen. Guste, die falsche Kanaille, hatte ihm also absichtlich nichts gesagt von ihrem Verlobten. Im letzten Augenblick sollte er den Schrecken bekommen. Diederich verabschiedete sich von Buck, bevor sie beim Haus waren. Dass nur Kinas nichts merkte. Buck schlug vor, noch irgendwo hinzugehen. »Es zieht Sie wohl nicht besonders zu Ihrer Braut?« fragte Diederich. »Augenblicklich habe ich mehr Lust auf einen Cognac.« Diederich lachte höhnisch. »Darauf scheinen Sie immer Lust zu haben.« Damit nur Kinas nichts erfahre, kehrte er nochmals mit Buck um. »Sehen Sie«, begann Buck unvermutet, »meine Braut, die gehört auch zu meinen Fragen an das Schicksal.« Und da Diederich »Wieso?« fragte, »wenn ich nämlich wirklich ein netziger Rechtsanwalt bin, dann ist Guste Deimchen bei mir vollkommen an ihrem Platz. Aber weiß ich das? Für andere Fälle, die in meiner Existenz eintreten könnten, habe ich nun drüben in Berlin noch eine zweite Verbindung. Ich habe gehört, eine Schauspielerin. Diederich errötete für Buck, der das so zynisch eingestand. Das heißt, stammelte er, ich will nichts gesagt haben. Also Sie wissen, schloss Buck. Jetzt ist die Sache die, dass ich vorläufig dort hänge und mich um Guste nicht so viel bekümmern kann, wie ich müsste. Möchten Sie sich da nicht des guten Mädchens ein wenig annehmen? Fragte er harmlos und gelassen. Ich soll sozusagen den Kochtopf hier und da ein bisschen umrühren, worin ich Wurst und Kohl am Feuer zu stehen habe, indes ich selbst noch draußen beschäftigt bin. Wir haben doch Sympathie füreinander. Danke, sagte Diederich kühl. So weit reicht meine Sympathie allerdings nicht. Beauftragen Sie sonst jemand. Ich denke denn doch etwas ernster über das Leben. Und er ließ Buck stehen. Außer der Unmoral des Menschen empörte ihn seine würdelose Vertraulichkeit, nachdem sie noch soeben in Anschauung und Praxis sich wieder einmal als Gegner erwiesen hatten. Unleidlich so einer, aus dem man nicht klug ward. Was hat er morgen gegen mich vor? Daheim machte er sich Luft. Ein Mensch wie eine Qualle und von einem geistigen Dünkel. Gott behüte unser Haus vor solcher alles zerfressenden Überzeugungslosigkeit. Sie ist in einer Familie das sichere Zeichen des Niedergangs. Er vergewisserte sich, dass Kinast wirklich noch am Abend reisen musste. Etwas Aufregendes wird Magda dir nicht zu schreiben haben, sagte er unvermittelt und lachte. Meinetwegen mag in der Stadt Mord und Brand sein. Ich bleibe in meinem Kontor und bei meiner Familie. Kaum aber war Kinast fort, stellte er sich vor Frau Häßling hin. Nun, wo ist die Vorladung, die für mich gekommen ist, auf morgen zu Gericht? Sie musste zugeben, dass sie den bedrohlichen Brief unterschlagen habe. Er sollte dir die Feststimmung nicht verderben, mein lieber Sohn. Aber Diederich ließ keine Beschönigung gelten. Ach was, lieber Sohn, aus Liebe zu mir wird wohl das Essen immer schlechter, außer wenn fremde Leute da sind. Und das Haushaltungsgeld geht für euren Firlefanz drauf. Meint ihr, ich fall euch auf den Schwindel herein, dass Magda ihre Spitzenbluse selbst gemacht haben soll? Das könnt ihr dem Esel erzählen. Magda erhob Einspruch gegen die Beleidigung ihres Verlobten, aber es half ihr nicht. Schweig lieber still! Dein Pelzjackett ist auch halb gestohlen. Ihr steckt mit dem Dienstmädchen zusammen. Wenn ich sie nach Rotwein schicke, bringt sie billigeren und den Rest behaltet ihr. Die drei Frauen entsetzten sich, worauf Diederich noch lauter schrie. Emmy behauptete, er sei bloß darum so wild, weil er sich morgen vor der ganzen Stadt blamieren solle. Da konnte Diederich nur noch einen Teller auf den Boden schleudern. Magda stand auf, ging zur Tür und rief zurück, »Ich brauche dich, Gottlob, nicht mehr!« Sofort war Diederich hinterdrein, »Gib bitte Acht, was du redest! Wenn du endlich einen Mann kriegst, verdankst du es allein mir und den Opfern, die ich bringe! Dein Bräutigam hat um deine Mitgift geschachert, dass es schon nicht mehr schön war! Du bist überhaupt bloß Zugabe!« Hier fühlte er eine heftige Ohrfeige. Und bevor er zu Atem kam, war Magda in ihrem Zimmer und hatte abgesperrt. Diederich rieb sich jäh verstummt die Wange. Dann entrüstete er sich wohl noch, aber eine Art von Genugtuung überwog. Die Krise war vorüber. In der Nacht hatte er sich fest vorgenommen, mit einiger Verspätung bei Gericht einzutreffen und durch sein ganzes Auftreten zu zeigen, wie wenig die Geschichte ihn angehe. Aber es hielt ihn nicht. Als er das Verhandlungszimmer, das ihm bezeichnet war, betrat, war man dort noch bei einer ganz anderen Sache. Jadas Sohn, der in seiner schwarzen Robe einen ungemein drohenden Anblick bot, war eben damit beschäftigt, für einen kaum erwachsenen Menschen aus dem Volk 2 Jahre Arbeitshaus zu verlangen. Das Gericht gewährte ihm freilich nur 1, aber der jugendliche Verurteilte brach in ein solches Geheul aus, dass es Diederich, angstvoll, wie er selbst gestimmt war, vor Mitleid übel ward. Er begab sich hinaus und betrat eine Toilette, obwohl an der Tür stand, nur für den Herrn Vorsitzenden. Gleich nach ihm erschien auch Jadasson. Wie er Diederich sah, wollte er sich wieder zurückziehen, aber Diederich fragte sofort, was das denn sei, ein Arbeitshaus, und was so ein Zuhälter dort tue. Jadasson erklärte, wenn wir uns darum auch noch kümmern müssten, und war schon draußen. Dieterichs Inneres zog sich noch mehr zusammen unter dem Gefühl eines schaudererregenden Abgrundes, wie er sich auftat zwischen Jannas Sohn, der hier die Macht vertrat, und ihm selbst, der sich zu nah ihrem Räderwerk gewagt hatte. Es war aus frommer Absicht geschehen, in übergroßer Verehrung der Macht gleichviel. Jetzt hieß es sich besonnen verhalten, damit sie einen nicht ergriff und zermalmte. Sich ducken und ganz klein machen, bis man ihr vielleicht doch noch entrann. Wer erst wieder dem Privatleben gehörte. Dietrich versprach sich, fortan ganz seinem geringen, aber wohlverstandenen Vorteil zu leben. Draußen im Korridor standen jetzt Leute, ein minder gutes Publikum und auch das Beste. Die fünf Töchter Buck, herausgeputzt, als sei der Prozess ihres Schwagers Lauer die größte Ehre für die Familie, schnatterten in einer Gruppe mit Käthchen Zillig, ihrer Mutter und der Frau Bürgermeister Scheffelweiß. Die Schwiegermutter dagegen ließ den Bürgermeister nicht los, und aus den Blicken, die sie nach dem Bruder des Herrn Buck und seinen Freunden Kohn und Heuteufel schleuderte, war zu ersehen, dass sie ihn gegen die Sache der Bucks einnahm. Der Major Kunze, in Uniform, stand mit finsterer Miene dabei und enthielt sich jeder Äußerung. Gerade erschien auch Pastor Zillig mit Professor Kühnchen, aber beim Anblick der zahlreichen Gesellschaft blieben sie hinter einem Pfeiler. Der Redakteur Notgroschen seinerseits ging grau und unbeachtet von den einen zu den anderen. Vergebens suchte Dieterich jemand, an den er sich hätte halten können. Jetzt bereute er, dass er es den Seinen verboten hatte, herzukommen. Er blieb im Dunkeln hinter der Biegung des Korridors und streckte nur vorsichtig den Kopf heraus. Plötzlich zog er ihn zurück. Guste Deimchen mit ihrer Mutter. Sie ward sofort von den Töchtern Buck umringt, als eine kostbare Verstärkung ihrer Partei. Gleichzeitig ging da hinten eine Tür und Wolfgang Buck trat auf, in Barett und Robe und darunter Lackschuhe, die er sehr einwärts setzte. Er lächelte festlich, wie bei einem Empfang, gab allen die Hand und seiner Braut küsste er sie. Es würde sehr schön werden, verhieß er. Der Staatsanwalt sei gut disponiert, er selbst auch. Dann begab er sich zu den von ihm geladenen Zeugen, um mit ihnen zu flüstern. In diesem Augenblick verstummte man, denn in der Mündung der Treppe erschien der Angeklagte, Herr Lauer, und neben ihm seine Frau. Die Bürgermeisterin fiel ihr um den Hals, wie tapfer sie sei. »Was ist dabei?« erwiderte sie mit tiefer, klangreicher Stimme. »Wir haben uns nichts vorzuwerfen.« »Wie, Karl?« Lauer sagte. »Gewiss nicht, Judith.« Gerade jetzt aber ging der Landgerichtsrat Fritzsche vorbei. Ein Schweigen entstand. Wie er und die Tochter des alten Buck sich begrüßten, blinzelte man einander zu, und die Schwiegermutter des Bürgermeisters machte eine Bemerkung, halblaut, aber sie war von den Augen zu lesen. Dieterich auf seinem schattigen Posten war von Wolfgang Buck entdeckt worden. Buck zog ihn hervor und führte ihn zu seiner Schwester. »Liebe Judith, ich weiß nicht, ob du schon unseren werten Feind kennst. Den Herr Dr. Hässling, heute wird er uns vernichten.« Aber Frau Lauer lachte nicht. Sie erwiderte auch Dietrichs Gruß nicht. Sie sah ihn nur an mit rücksichtsloser Neugier. Es war schwer, diesen dunklen Blick auszuhalten, und ward noch schwerer, weil sie so schön war. Dieterich fühlte, wie das Blut ihm ins Gesicht trat. Seine Augen irrten ab. Er stammelte: »Der Herr Rechtsanwalt scherzt wohl. In der Sache muss ein Irrtum vorliegen.« Da zogen in dem weißen Gesicht die Brauen sich zusammen. Die Mundwinkel sanken eindrucksvoll herab. Und Judith Lauer wandte Dieterich den Rücken. Ein Gerichtsdiener zeigte sich. Wolfgang Buck ging seinem Schwager Lauer zur Seite in das Verhandlungszimmer, und da die Tür nicht eben freigebig geöffnet war, stießen alle einander in Hast hindurch. Das mindergute Publikum ward von dem Besten überwältigt. Die Unterröcke der fünf Schwestern Buck rauschten heftig bei dem Kampf. Dieterich gelangte als Letzter hinein und musste sich auf der Zeugenbank neben den Major Kunze setzen, der sofort ein Stück wegrückte. Landgerichtsdirektor Spretius, anzusehen wie ein alter wurmiger Geier, erklärte von dort oben die Sitzung für eröffnet und rief die Zeugen auf, um ihnen den Ernst des Eides in Erinnerung zu bringen. wobei Diederich sofort ein Gesicht bekam wie ehemals in der Religionsstunde. Landgerichtsrat Harnisch ordnete Akten und sah sich im Publikum nach seiner Tochter um. Mehr beachtet ward der alte Landgerichtsrat Kühlemann, der das Krankenzimmer verlassen und seinen Platz zur Linken des Vorsitzenden eingenommen hatte. Man fand ihn schlecht aussehend. Die Schwiegermutter des Bürgermeisters wollte wissen, er werde sein Reichstagsmandat niederlegen. Und wohin ging das viele Geld, wenn er starb? Bei den Zeugen drückte Pastor Zillig die Hoffnung aus, der Alte werde seine Millionen für einen Kirchenbau bestimmen. Aber Professor Kühnchen bezweifelte es mit durchdringender Flüsterstimme. Der gibt auch nach dem Tode nicht her. Der hat immer gedacht, man muss das Seine zusammennehmen und womöglich den anderen ihr's auch. Da entließ der Vorsitzende die Zeugen aus dem Sitzungssaal. Sie fanden sich, da kein Zeugenzimmer vorhanden war, im Korridor wieder zusammen. Die Herren Heuteufel, Kohn und Buck Junior nahmen eine Fensternische ein. Diederich, unter dem wütenden Blick des Majors, dachte peinvoll, jetzt wird der Angeklagte vernommen. Wüsste ich, was er sagt. Ich möchte ihn ebenso gern entlasten wie ihr. Vergebens versuchte er gegenüber Pastor Zillig seine milde Gesinnung zu beteuern. Er habe immer gesagt, die Sache sei aufgebauscht worden. Zillig wandte sich verlegen weg und Kühnchen pfiff, davonlaufend durch die Zähne. »Na, warte nur, mein Schippchen, die werden wir das Handwerk legen.« Stumm lastete die allgemeine Missbilligung auf Diederich. Endlich erschien der Gerichtsdiener, Herr Dr. Hässling. Diederich riss sich zusammen, um nur in commandmäßiger Haltung an den Zuschauern vorbeizukommen. Er sah krampfhaft geradeaus. Der Blick der Frau Lauer lag jetzt auf ihm. Er schnaufte und er schwankte ein wenig. Links neben dem Beisitzer, der seine Nägel betrachtete, stand drohend aufgerichtet Jadasohn. Das Licht des Fensters hinter ihm schien durch seine abstehenden Ohren, die blutig leuchteten, und seine Miene heischte von Diederich eine so leichenhafte Gefügigkeit, dass Diederichs Blick die Flucht ergriff. Rechts vor dem Angeklagten und etwas tiefer fand er Wolfgang Buck sitzen, nachlässig, mit den Fäusten auf den fetten Schenkeln, von denen die Robe zurückfiel, und so gescheit und aufmunternd anzusehen, als vertrete er den Geist des Lichts. Landgerichtsdirektor Spretius sprach Diederich die Eidesformel vor, immer nur zwei Worte zur Zeit und mit Herablassung. Diederich schwor folgsam. Dann sollte er den Hergang der Dinge an jenem Abend im Ratskeller berichten. Er begann: »Wir waren eine angeregte Gesellschaft. Drüben am Tisch saßen auch Herren.« Da er schon stecken blieb, ward im Publikum gelacht. Spretius fuhr auf. Er hackte mit dem Geierschnabel zu und drohte, er werde den Saal räumen lassen. »Sonst wissen Sie nichts?« fragte er unwirsch. Diederich gab zu bedenken, infolge geschäftlicher und anderer Aufregungen hätten sich ihm die Vorgänge inzwischen etwas verwirrt. »Dann werde ich Ihnen zur Auffrischung des Gedächtnisses Ihre Aussage vor dem Untersuchungsrichter vorlesen.« Und der Vorsitzende ließ sich das Protokoll reichen. Daraus erfuhr Diederich zu seiner peinlichen Verwunderung, er habe vor dem Untersuchungsrichter Landgerichtsrat Fritsche die bestimmte Angabe gemacht, dass von Seiten des Angeklagten eine schwere Beleidigung seiner Majestät des Kaisers gefallen sei, was er darüber zu äußern habe. »Es kann wohl sein«, stammelte er, »aber es waren viele Herren da. Ob es nun gerade der Angeklagte war, der das gesagt hat?« Spretius beugte sich über den Richtertisch. »Denken Sie nach, Sie stehen hier unter Ihrem Eid. Andere Zeugen werden bekunden, dass Sie ganz allein auf den Angeklagten zugetreten sind und das betreffende Gespräch mit ihm geführt haben.« »War ich das?« fragte Diederich, rot übergossen. Da lachte unaufhaltsam der ganze Saal. Jadasohn sogar verzog das Gesicht zu einem verachtungsvollen Weixen. Spretius hatte schon den Mund geöffnet, um loszufahren, aber Wolfgang Buck stand auf. Sein weiches Gesicht ward mit einem sichtbaren Ruck energisch. Und er fragte Diederich, »Sie waren an dem Abend wohl stark angetrunken.« Sofort fielen Staatsanwalt und Vorsitzender über ihn her. Ich beantrage die Frage nicht zuzulassen, rief Jadasson schrill. Herr Verteidiger, krächzte Spretzius, Sie haben nur mir die Frage vorzulegen. Ob ich sie dann an den Zeugen richte, ist meine Sache. Aber die beiden, Dietrich sah es staunend, hatten einen entschlossenen Gegner gefunden. Wolfgang Buck stand da. Mit klangvoller Rednerstimme beanstandete er das Verhalten des Vorsitzenden, das die Rechte der Verteidigung verletze, und beantragte Gerichtsbeschluss darüber, ob ihm gemäß der Strafprozessordnung das direkte Fragerecht an den Zeugen zustehe. Spretzius hackte vergeblich zu. Es blieb ihm nichts übrig, als mit den vier Richtern rückwärts im Beratungszimmer zu verschwinden. Buck sah sich triumphierend um. Seine Cousinen bewegten die Hände wie zum Applaus. Aber auch sein Vater war inzwischen eingetreten und man sah, wie der alte Buck seinem Sohn ein Zeichen der Missbilligung gab. Der Angeklagte seinerseits, zornige Erregung im apoplektischen Gesicht, schüttelte seinem Verteidiger die Hand. Dietrich, der allen Blicken ausgesetzt war, gab sich Haltung und hielt Umschau. Aber ach, Guste Deimchen wich ihm aus. Nur der alte Buck winkte wohlwollend. Dietrichs Aussage hatte ihm gefallen. Er bemühte sich sogar aus der engen Tribüne heraus, um Dietrich seine weiche, weiße Hand zu geben. »Ich danke Ihnen, lieber Freund«, sagte er, »Sie haben die Sache so behandelt, wie Sie es verdient.« Und Dietrich in seiner Verlassenheit bekam feuchte Augen angesichts der Güte des großen Mannes. Erst nachdem Herr Buck sich wieder auf seinen Platz begeben hatte, fiel es Dietrich ein, dass er ihm hier ja die Geschäfte besorgte, und auch sein Sohn Wolfgang war durchaus nicht so schlapp, wie Dietrich gedacht hatte. Die politischen Gespräche hatte er augenscheinlich nur geführt, um sie hier gegen ihn auszunutzen. Treue, wahre deutsche Treue, die gab es in der Welt nicht. Auf niemand konnte man sich verlassen. Soll ich mich hier noch lange von allen Seiten anöden lassen? Zum Glück kehrte der Gerichtshof zurück. Der alte Kühlemann wechselte mit dem alten Buck einen bedauernden Blick und Spretzius verlas mit merklicher Selbstbeherrschung den Beschluss. Ob der Verteidiger das Recht der direkten Fragestellung habe, blieb unentschieden, denn die Frage selbst, war der Zeuge damals betrunken gewesen, ward als nicht zur Sache gehörig abgelehnt. Darauf fragte der Vorsitzende, ob der Herr Staatsanwalt noch eine Frage an den Zeugen zu richten habe. »Vorläufig nicht«, sagte Jadasson mit Geringschätzung, »aber ich beantrage, den Zeugen noch nicht zu entlassen.« Und Dietrich durfte sich setzen. »Außerdem beantrage ich die sofortige Vorladung des Untersuchungsrichters Dr. Fritsche, der darüber aussagen soll, wie die Gesinnung des Zeugen Hässling gegen den Angeklagten früher war.« Dietrich erschrak. Im Zuschauerraum aber wandte man sich nach Judith Lauer um. Sogar die beiden Assessoren am Richtertisch sahen hin. Jadasson bekam bewilligt, was er wollte. Dann wurde Pastor Zillig herbeigeholt, vereidigt und sollte seinerseits über die kritische Nacht berichten. Er erklärte, die Eindrücke hätten sich damals überstürzt und sein christliches Gewissen schwer bedrängt, denn just an jenem Abend sei in den Straßen von Netzig Blut geflossen, wenn auch zu einem patriotischen Zweck. »Das gehört nicht hierher«, entschied Spretzius. Und eben jetzt betrat den Saal der Regierungspräsident Herr von Vulko im Jagdanzug mit großen, kotigen Stiefeln. Alles sah sich um. Der Vorsitzende machte auf seinem Sitz eine Verbeugung und Pastor Zillig zitterte. Vorsitzender und Staatsanwalt drangen abwechselnd auf ihn ein. Jadasson sagte sogar mit einem Ausdruck von entsetzlicher Hinterhältigkeit, »Herr Pastor, Sie als Geistlichen brauche ich auf die Heiligkeit des Eides, den Sie geleistet haben, nicht besonders aufmerksam zu machen.« Da knickte Zillig ein und gab zu, dass er die dem Angeklagten vorgeworfene Äußerung allerdings gehört habe. Der Angeklagte sprang auf und schlug mit der Faust auf die Bank. »Ich habe den Namen des Kaisers gar nicht genannt. Ich habe mich gehütet.« Sein Verteidiger beruhigte ihn mit einem Wink und sagte, »Wir werden den Beweis erbringen, dass nur die provokatorische Absicht des Zeugen Dr. Hässling den Angeklagten zu seinen hier falsch wiedergegebenen Äußerungen veranlasst hat. Vorläufig bitte er den Herrn Vorsitzenden, den Zeugen Zillig darüber zu befragen, ob er nicht eine Predigt gehalten habe, die ausdrücklich gegen die Hetzereien des Zeugen Hässling gerichtet gewesen sei.« Pastor Zillig stammelte, er habe nur im Allgemeinen zum Frieden geraten und damit seiner Pflicht als Vertreter der Religion genügt. Jetzt wollte Buck etwas anderes wissen. Hat nicht der Zeuge Zillig neuerdings ein Interesse daran, sich mit dem Hauptbelastungszeugen Dr. Häßling gutzustellen, weil nämlich seine Tochter... Schon fuhr Janasson dazwischen. Er protestiere gegen die Stellung der Frage. Spretzius rügte sie als unzulässig und auf der Tribüne entstand ein missbilligendes Gemurmel weiblicher Stimmen. Der Regierungspräsident beugte sich über die Bank zum alten Buck und sagte deutlich, »Ihr Sohn macht ja nette Zecken.« Inzwischen war der Zeuge Kühnchen aufgerufen. Der kleine Greis stürmte in den Saal, seine Brillengläser funkelten. Schon von der Tür schrie er seine Personalien herüber und die Eidesformeln sagte er geläufig her, ohne sie sich vorsprechen zu lassen. Dann aber war er zu keiner anderen Aussage zu bewegen, als dass an jenem Abend die Wogen der nationalen Begeisterung hochgegangen seien. Zuerst die glorreiche Tat des Postens, dann der herrliche Brief seiner Majestät mit dem Bekenntnis zum positiven Christentum. Wie der Krach war mit dem Angeklagten, ja, meine Herren Richter, davon weiß ich nicht. Da habe ich sie gerade ein bisschen geschlummert. Aber nachher ist doch von der Sache geredet worden, verlangte der Vorsitzende. Ich nicht, rief Kühnchen. Ich habe egal weg von unseren glorreichen Taten im Jahre 70 geredet. Die Franktireurs, habe ich gesagt, das war sie eine Bande. Mein steifer Finger, der hat mich ja Franktireur drauf gebissen, bloß weil ich ihm in meinem Säbelklein ein bisschen die Kehle abschneiden wollte. So eine Gemeinheit von dem Kerl. Und Kühnchen wollte den Finger am Richtertisch umherzeigen. Abtreten, krächzte Spretzius. Und er drohte wieder einmal mit der Räumung des Saals. Major Kunze trat auf, steif wie auf Rädern, und den Eid leistete er in einem Ton, als stieße er gegen Spretzius schwere Beleidigungen aus. Darauf erklärte er kurzweg, dass er mit dem ganzen Geseiere nichts zu tun habe. Er sei erst später in den Ratskeller gekommen. Ich kann nur sagen, das Verhalten des Herrn Dr. Häßling riecht mir nach Denunziantentum. Aber seit einer Weile roch es im Saal nach etwas anderem. Niemand wusste, woher es kam. Auf der Tribüne misstraute man einander und rückte das Taschentuch am Mund diskret vom Nachbar ab. Der Vorsitzende schnupperte in die Luft und der alte Kühlemann, dessen Kinn schon längst auf seiner Brust lag, rührte sich im Schlaf. Wie Spretzius ihm vorhielt, die Herren, die ihm damals die Vorgänge berichtet hätten, seien doch nationale Männer gewesen, erwiderte der Major nur, das sei ihm gleich. Den Herrn Dr. Häßling habe er gar nicht gekannt. Da aber trat Jadasson vor. Seine Ohren funkelten. Mit einer Stimme wie ein Messer sagte er, »Herr Zeuge, ich richte an Sie die Frage, ob Sie den Angeklagten nicht vielleicht umso besser kennen. Wollen Sie sich darüber äußern, ob er Ihnen nicht vor 8 Tagen noch 100 Mark geliehen hat?« Vor Schrecken ward es ganz still im Saal und alles starrte auf den Major in Uniform, der dastand und an seiner Antwort stammelte. Ja, das sonst Kühnheit machte Eindruck. Unverweilt nutzte er seinen Erfolg aus und erreichte von Kunze, dass er zugab, die Entrüstung der Nationalgesinnten über Lauers Äußerungen sei echt gewesen, auch seine eigene. Zweifellos habe der Angeklagte seine Majestät gemeint. Hier hielt Wolfgang Buck sich nicht mehr. Da der Herr Vorsitzende unnötig findet, es zu rügen, wenn der Herr Staatsanwalt seine eigenen Zeugen beleidigt, kann es auch uns gleich sein. Sofort hackte Spretzius nach ihm. »Herr Verteidiger, das ist meine Sache, was ich rüge und was nicht.« »Eben das stelle ich fest,« fuhr Buck unbeirrt fort. »Zur Sache selbst behaupten wir nach wie vor und werden durch Zeugen beweisen, dass der Angeklagte den Kaiser gar nicht gemeint hat.« »Ich habe mich gehütet,« rief der Angeklagte dazwischen. Buck fuhr fort. »Sollte dies dennoch als wahr unterstellt werden, so beantrage ich, den Herausgeber des Gutheilschen Almanachs darüber als Sachverständigen zu vernehmen, welche deutschen Fürsten jüdisches Blut haben.« Damit setzte er sich wieder, befriedigt von dem Rauschen der Sensation, das durch den Saal ging. Ein dröhnender Bass sagte, »Unerhört!« Spretzius wollte schon loshacken, sah aber noch rechtzeitig, wer es gewesen war, Vulko. Sogar Kühlemann war davon erwacht. Der Gerichtshof steckte die Köpfe zusammen, dann verkündete der Vorsitzende, der Antrag des Verteidigers werde abgelehnt, da ein Wahrheitsbeweis nicht zulässig sei. Kundgebung der Missachtung genüge zum Tatbestand des Delikts. Buck war geschlagen. Seine feisten Wangen senkten sich in kindlicher Traurigkeit. Es ward gekichert, die Schwiegermutter des Bürgermeisters lachte ungeniert. Diederich auf seiner Zeugenbank war ihr dankbar. Er fühlte, angstvoll lauschend, wie die öffentliche Meinung einlenkte und ganz leise denen näher kam, die geschickter waren und die Macht hatten. Er tauschte einen Blick mit Jadasson. Der Redakteur Notgroschen war dran. Grau und unauffällig war er plötzlich da und funktionierte glatt wie ein Aussagebeamter. Jeder, der ihn kannte, wunderte sich, so sicher hatte er ihn nie gesehen. Er wusste alles, belastete den Angeklagten auf das Schwerste und redete fließend, als sage er einen Leitartikel her. Höchstens, dass zwischen den Absätzen der Vorsitzende ihm das Stichwort gab, mit Anerkennung, wie ein Musterschüler. Buck, der sich erholt hatte, hielt ihm die Stellungnahme der Netziger Zeitung für lauer vor. Darauf erwiderte der Redakteur, wir sind ein liberales, also unparteiisches Blatt. Wir geben die Stimmung wieder. Da aber jetzt und hier die Stimmung dem Angeklagten ungünstig ist, er musste sich draußen im Korridor informiert haben. Buck nahm eine ironische Stimme an. Ich stelle fest, dass der Zeuge eine etwas sonderbare Auffassung seiner Eidespflicht bekundet. Aber Notgroschen war nicht einzuschüchtern. »Ich bin Journalist«, erklärte er. Und er setzte hinzu, »ich bitte den Herrn Vorsitzenden, mich vor Beleidigungen des Verteidigers zu schützen.« Spritius ließ sich nicht bitten, und er entließ den Redakteur in Gnaden. Es schlug 12. Jadasson machte den Vorsitzenden aufmerksam, dass der Untersuchungsrichter Dr. Fritzsche sich zur Verfügung des Gerichts halte. Er ward aufgerufen, und kaum, dass er sich in der Tür zeigte, gingen alle Augen hin und her zwischen ihm und Judith Lauer. Sie war noch bleicher geworden. Der schwarze Blick, der ihn zum Richter begleitete, vergrößerte sich noch. Er bekam etwas stumm Eindringliches. Aber Fritzsche vermied ihn. Auch ihn fand man schlecht aussehend. Sein Schritt dagegen bekundete Entschlossenheit. Diederich stellte fest, dass er von seinen zwei Gesichtern für diese Gelegenheit das Trockene gewählt hatte. Welche Eindrücke er während der Voruntersuchung von dem Zeugen Häßling gewonnen habe? Der Zeuge hatte seine Aussage durchaus freiwillig und selbstständig gemacht, in Form einer durch das frische Erlebnis noch bewegten Auseinandersetzung. Die Zuverlässigkeit des Zeugen, die Fritzsche an der Hand seiner ferneren Ermittlung hatte nachprüfen können, stand außer allem Zweifel. Dass der Zeuge heute kein deutliches Erinnerungsbild mehr hatte, war nur durch die Erregung des Augenblicks zu erklären. Und der Angeklagte? Hier hörte man den Saal aufhorchen. Fritzsche schluckte hinunter. Auch der Angeklagte hatte persönlich einen eher günstigen Eindruck auf ihn gemacht, trotz der vielen belastenden Momente. Halten Sie bei widerstreitenden Zeugenaussagen den Angeklagten des ihm zur Last gelegten Delikts fähig? Fragte Spritius. Fritzsche erwiderte, der Angeklagte ist ein gebildeter Mann. Ausdrücklich beleidigende Worte zu gebrauchen, wird er sich gehütet haben. Das sagt der Angeklagte selbst, bemerkte der Vorsitzende streng. Fritzsche sprach schneller. Der Angeklagte war durch seine bürgerliche Wirksamkeit gewöhnt, Autorität mit fortschrittlichen Neigungen zu verbinden. Er hielt sich offenbar für einsichtsvoller und zur Kritik berechtigter als die meisten anderen Menschen. Es war also denkbar, dass er in gereiztem Zustand und durch die Erschießung des Arbeiters von Seiten des Wachtpostens hatte er sich gereizt gefühlt, seinen politischen Anschauungen einen Ausdruck gab, der, ob äußerlich vielleicht auch einwandfrei, die beleidigende Absicht hindurchschimmern ließ. Hier sah man den Vorsitzenden und den Staatsanwalt aufatmen. Die Landgerichtsräte Harnisch und Kühlemann warfen Blicke auf das Publikum, durch das eine lebhafte Bewegung ging. Der Assessor links besah auch jetzt noch seine Nägel. Der rechts aber, ein junger Mann mit nachdenklichem Gesicht, beobachtete den Angeklagten, den er gleich vor sich hatte. Die Hände des Angeklagten waren krampfig um die Brüstung seiner Bank gespannt und die Augen, hervortretende braune Augen, richtete er auf seine Frau. Sie aber sah unverwandt auf Fritsche, halb geöffneten Mundes, wie abwesend, mit einem Ausdruck von Leiden, Scham und Schwäche. Die Schwiegermutter des Bürgermeisters äußerte deutlich, und zwei Kinder hat sie zu Hause. Plötzlich schien Lauer das Geflüster um ihn her zu bemerken, alle diese Blicke, die wegsahen, wenn er sie streifte. Er sank zusammen. Sein stark gerötetes Gesicht entleerte sich so jäh vom Blut, dass der junge Assessor erschreckt auf seinem Stuhl rückte. Dietrich, dem es immer wohler ward, war wahrscheinlich der Einzige, der dem Dialog zwischen dem Vorsitzenden und dem Untersuchungsrichter noch folgte. Dieser Fritsche. Niemandem, auch Dietrich selbst nicht, war die Sache aus guten Gründen anfangs peinlicher gewesen. Hatte er nicht auf Dietrich als Zeugen eine nahezu pflichtwidrige Einwirkung geübt? Und das protokollierte Ergebnis von Dietrichs Aussage war nun dennoch schwer belastend und Fritsches eigenes Zeugnis erst recht. Er war nicht weniger rücksichtslos vorgegangen als Jagassohn. Seine engen und besonderen Beziehungen zum Hause Lauer hatten keineswegs vermocht, ihn der Aufgabe zu entfremden, die ihm oblag, dem Schutze der Macht. Nichts Menschliches hielt Stand vor der Macht. Welche Lehre für Dietrich! Auch Wolfgang Buck empfing sie auf seine Art. Von unten betrachtete er Fritsche mit einer Miene, als müsste er sich erbrechen. Wie der Untersuchungsrichter mit Drehungen des Körpers, die nicht unbefangen wirkten, auf den Ausgang zusteuerte, ward lauter geflüstert. Die Schwiegermutter des Bürgermeisters sagte mit dem Lorgnon, nach der Frau des Angeklagten zielend, »eine nette Gesellschaft«. Man widersprach nicht. Man hatte angefangen, die Lauers ihrem Schicksal zu überlassen. Guste Deimchen biss sich auf die Lippen. Gretchen Zillig schickte einen raschen Senkblick zu Dietrich. Dr. Scheffelweis beugte sich hinüber zu dem Haupt der Familie Buck, drückte ihm die Hand und sagte süß, »Ich hoffe, lieber Freund und Gönner, alles wird noch gut.« Der Vorsitzende befahl dem Gerichtsdiener, »Lassen Sie mal den Zeugen Kohn rein.« Die Reihe war an den Entlastungszeugen. Der Vorsitzende schnupperte in der Luft. »Hier riecht es aber schlecht«, bemerkte er. »Krecke, machen Sie hinten ein Fenster auf!« Und er suchte mit den Augen unter dem minder guten Publikum, das dort oben eng gedrängt saß. Dagegen war auf den unteren Bänken freier Raum und der freieste um den Regierungspräsidenten von Vulko in seiner verschwitzten Jagdjoppe. Das geöffnete Fenster, durch das es eisig hereinblies, bewirkte Murren unter den auswärtigen Journalisten, die dort hinten verstaut saßen. Aber Spretius richtete nur den Schnabel gegen sie, da duckten sie sich in ihre Rockkragen. Jadassohn sah siegesgewiss dem Zeugen entgegen. Spretius ließ ihn eine Weile reden, dann räusperte Jadassohn sich. Er hielt einen Akt in der Hand. »Zeuge Kohn«, begann er. »Sie sind Inhaber des unter Ihrem Namen bestehenden Warenhauses seit 1889. Und unvermittelt, geben Sie zu, dass gleich damals einer Ihrer Lieferanten, ein gewisser Lehmann, sich in Ihren Lokalitäten durch Erschießen das Leben genommen hat?« Und mit dämonischer Befriedigung blickte er auf Kohn, denn die Wirkung seiner Worte war außerordentlich. Kohn begann zu zappeln und nach Luft zu schnappen. »Die alte Verleumdung«, kreischte er. »Er hat es doch gar nicht meinetwegen getan. Er war unglücklich verheiratet. Mit der Geschichte haben die Leute mich schon einmal kaputt gemacht und nun fängt der Mann wieder an.« Auch der Verteidiger protestierte. Spretius hackte auf Kohn zu. Der Herr Staatsanwalt sei kein Mann. Und wegen des Ausdrucks Verleumdung nehme das Gericht den Zeugen in eine Ordnungsstrafe von 50 Mark. Damit war Kohn erledigt. Der Bruder des Herrn Buck ward vernommen. Ihn fragte Jadassohn gerade heraus, »Zeuge Buck, Sie haben ein notorisch schlecht gehendes Geschäft. Wovon leben Sie?« Hier entstand ein solches Gemurmel, dass Spretius schnell eingriff. »Herr Staatsanwalt, gehört das wirklich zur Sache?« Aber Jadassohn war allem gewachsen. »Herr Vorsitzender, die Anklagebehörde hat ein Interesse, den Nachweis zu erbringen, dass der Zeuge sich in wirtschaftlicher Abhängigkeit von seinen Verwandten, besonders aber von seinem Schwager, dem Angeklagten, befindet. Die Glaubwürdigkeit des Zeugen ist danach zu bemessen.« Der lange, elegante Herr Buck stand mit gesenktem Kopf da. »Das genügt«, erklärte Jadassohn. Und Spretius entließ diesen Zeugen. Seine fünf Töchter rückten unter den Blicken der Menge auf den Bänken zusammen wie eine Lämmerherde im Unwetter. Das minder gute Publikum der oberen Reihen lachte feindselig. Spretius bat wohlwollend um Ruhe und ließ sich den Zeugen Heuteufel kommen. Wie nun Heuteufel die Hand zum Schwur hob, schleuderte Jadassohn ihm die seine mit einem dramatischen Wurf entgegen. »Ich möchte zunächst an den Zeugen die Frage richten, ob er zugibt, die das Delikt der Majestätsbeleidigung darstellenden Äußerungen durch seine Zustimmung begünstigt und noch verschärft zu haben.« Heuteufel erwiderte, »ich gebe gar nichts zu.« Worauf Jadassohn ihm seine Aussage im Verhör entgegenhielt. Mit erhobener Stimme, »ich beantrage Gerichtsbeschluss darüber, dass die Beeidigung dieses Zeugen unterbleiben soll, weil er der Teilnahme am Delikt verdächtig ist.« Noch schneidender, »die Gesinnung des Zeugen darf als gerichtsnotorisch gelten. Der Zeuge gehört zu den von seiner Majestät, dem Kaiser, mit Recht sogenannten vaterlandslosen Gesellen. Überdies befleißigt er sich in regelmäßigen Versammlungen, die er als Sonntagsfeiern für freie Menschen bezeichnet, der Verbreitung des krassesten Atheismus, wodurch seine Tendenzen gegenüber einem christlichen Monarchen ohne weiteres charakterisiert sind.« Und Jadassons Ohren strahlten Feuer aus wie ein ganzes Glaubensbekenntnis. Wolfgang Buck stand auf, lächelte skeptisch und meinte, die religiösen Überzeugungen des Herrn Staatsanwalts seien offenbar von mönchischer Strenge. Es könne ihm nicht zugemutet werden, dass er einen Nichtchristen für glaubwürdig halte. Das Gericht aber werde wohl anderer Meinung sein und den Antrag des Staatsanwalts ablehnen. Da wuchs Jadassohn furchtbar empor. Wegen der Verhöhnung seiner Person beantragte er gegen den Verteidiger eine Ordnungsstrafe von 100 Mark. Der Gerichtshof zog sich zur Beratung zurück. Sofort brach im Saal ein aufgeregtes Durcheinander von Meinungen aus. Dr. Heuteufel schob die Hände in die Taschen und maß mit langen Blicken Jadassohn, der, dem Schutze des Gerichts entzogen, von Panik ergriffen ward und gegen die Wand wich. Dieterich war es, der ihm zur Hilfe kam, denn er hatte dem Staatsanwalt leise eine wichtige Mitteilung zu machen. Schon kehrten die Richter zurück. Die Beeidigung des Zeugen Heuteufel ward vorerst ausgesetzt. Der Verteidiger war wegen Verhöhnung des Herrn Staatsanwalts in eine Ordnungsstrafe von 80 Mark genommen. In das weitere Verhör Heuteufels griff der Verteidiger ein, der vom Zeugen wissen wollte, wie er, als intimer Bekannter des Angeklagten, sein Familienleben beurteile. Heuteufel machte eine Bewegung, durch den Saal rauschte es. Man hatte verstanden, aber ob Spretius die Frage zuließ. Er hatte schon den Mund geöffnet, um sie abzulehnen, begriff aber noch rechtzeitig, dass man einer Sensation nicht ausweichen dürfe, worauf Heuteufel den mustergültigen Zuständen im Hause Lauer hohes Lob spendete. Jadassohn trank die Worte des Zeugen, bebend vor Ungeduld. Endlich konnte er mit namenlosem Triumph in der Stimme seine Frage stellen. »Will der Zeuge sich auch darüber äußern, welcher Art die Weiber sind, aus deren Bekanntschaft er persönlich die Kenntnis des Familienlebens schöpft, und ob er nicht in einem gewissen Hause verkehrt, das im Volksmund Klein Berlin heißt?« Und noch im Sprechen vergewisserte er sich, dass die Damen im Publikum und gleich ihnen die Richter tief verletzte Gesichter bekamen. Der Hauptentlastungszeuge war vernichtet. Heuteufel versuchte noch zu antworten. »Der Herr Staatsanwalt wird es wissen. Wir sind uns dort wohl begegnet.« Aber das diente nur dazu, dass Spretius ihm eine Ordnungsstrafe von 50 Mark auferlegen konnte. »Der Zeuge hat im Saal zu bleiben«, entschied der Vorsitzende schließlich. Das Gericht braucht ihn noch zur weiteren Aufklärung des Tatbestandes. Heuteufel äußerte, »Ich meinerseits bin aufgeklärt über den Betrieb hier und würde es vorziehen, das Lokal zu verlassen.« Sofort wurden aus den 50 Mark 100. Wolfgang Buck sah sich unruhig um. Seine Lippen schienen die Stimmung im Saal zu schmecken. Sie verzogen sich, als äußerte sich die Stimmung in diesem merkwürdigen Geruch, der, seit das Fenster geschlossen war, sich wieder gelagert hatte. Buck sah die Sympathien, die ihn hereinbegleitet hatten, zersprengt und abgestumpft, seine Kampfmittel unnütz verbraucht und das Gähnen der vom Hunger in die Länge gezogenen Gesichter, die Ungeduld der Richter, die nach der Uhr schielten, verhießen ihm nichts Gutes. Er sprang auf. Retten, was zu retten war. Und er machte seine Stimme energisch, um die Vorladung weiterer Zeugen für die Nachmittagssitzung zu beantragen. Da der Herr Staatsanwalt es zum System erhebt, die Glaubwürdigkeit unserer Zeugen zu bezweifeln, sind wir bereit, den guten Leumund des Angeklagten zu beweisen durch die Aussagen der ersten Männer von Netzig. Kein geringerer als Herr Bürgermeister Dr. Scheffelweis wird dem Gericht die bürgerlichen Verdienste des Angeklagten bezeugen. Der Herr Regierungspräsident von Vulko wird nicht umhin können, ihm seine staatsfreundliche und kaisertreue Gesinnung zu bestätigen. Nanu, sagte da hinten aus dem freien Raum der dröhnende Bass. Buck strengte seine Stimme an. Für die sozialen Tugenden des Angeklagten aber werden seine sämtlichen Arbeiter eintreten. Und Buck setzte sich, hörbar keuchend. Ja, das Sohn bemerkte kalt. Der Herr Verteidiger beantragt eine Volksabstimmung. Die Richter berieten flüsternd und Spretius verkündete, das Gericht gebe nur dem Antrag des Verteidigers statt, der sich auf die Vernehmung des Bürgermeisters Dr. Scheffelweis beziehe. Da der Bürgermeister im Saal war, wurde er sogleich aufgerufen.